So, wir sind live verbunden zur Demonstration und hören von einer Polizeieskalation in der Bernsdorffstraße. Magst du uns berichten? Ja, ganz kurz. Es ist zwar leider lästig, aber wohl auch notwendig, die Hörerinnen und Hörer darüber aufmerksam zu machen, dass die Demonstration hier gerade von der Polizei ziemlich provoziert wird, kann man so sagen. Wer die Bernstorffstraße vielleicht nicht kennt, hier in Hamburg, wo sich gerade die Demonstration befindet, weiß, dass es eine sehr, sehr schmale Straße ist, eine Einbahnstraße, wo auch immer noch Autos stehen. Das heißt, für eine so große Demonstration mit Wagen und so ist eh schon sehr schwierig ist, da als Masse durchzugehen. Und die Polizei hat diese Stelle genutzt, um dort einen Spalier auflaufen zu lassen, was es vorher jedenfalls in der Fülle nicht gab. Und man hat fast ein bisschen das Gefühl, dass es an dieser Ecke ein bisschen Kalkül war, um die Demonstration hier zu spalten. Das hat man ja auch schon in den Medien immer wieder verfolgen können, dass versucht wird, so ein Keil zwischen dann vielleicht den etwas radikaleren Forderungen und Demonstranten und Aktiven und zwischen vielleicht dann eher bürgerlichen Gruppierungen zu machen. Und das bestätigt sich dann jetzt auch hier in der Praxis der Polizei. Die sind wirklich sehr massiv dort in die Mengen rein und haben den Schlagstock ohne zu schauen genutzt, Pfeffer genutzt und das alles in dieser schmalen Straße. Und darauf muss jetzt einfach nochmal kurz hier aufmerksam gemacht werden. Es hat sich jetzt entspannt, die Demonstration geht jetzt flott weiter und wollen hoffen, dass sich das dann später, wenn es auch wieder ein bisschen mehr Platz gibt, dann entspannt. Aber die Polizei hält sich eben nicht zurück, sondern zeigt sie wieder ganz klar, dass auch unter dem SPD-Senat innere Sicherheit ganz wichtiges Thema für sie ist. Hast du genauer beobachten können, wie es zu diesem Pfeffer- und Schlagstock-Einsatz, das wollen wir hier nochmal ausdrücklich betonen, diese Ereignisse hat es durch die Polizei dort im Verlauf der Demonstration vor circa 5 Minuten gegeben, wie es dazu gekommen ist? Naja, es war wirklich so, dass eher so kleinere Polizeigrüppchen versucht haben, sich da ihren Weg durchzubahnen, was wirklich schwierig ist. Also man kam da eigentlich nicht viel weiter, ohne dass man letztendlich Leute schubsen musste oder noch härter angehen musste. Und das haben sie dann eben getan. Und als sie gemerkt haben, dass sie da in ihren kleinen einzelnen Gruppen doch eher alleine da stehen, kamen dann Verstärkungen und dann wurden es mehr und dadurch wurde das Krangeln natürlich auch größer. Und daraufhin ist es dann quasi eben so eskaliert, dass sie dann eben auch zu ihren Waffen dann gezogen haben. Das aber auch ohne Vorwarnung und auch wirklich in die Menge rein. Also ja, das hat sich jetzt hier so abgespielt. Wie gesagt, es ist jetzt hier entspannter und wir wollen hoffen, dass dann die Situation auch so dann in Altena enden wird. Ja, das war sie ja jetzt auch schon etwas unterwegs. Das heißt, wenn es in dem Tempo jetzt weitergehen würde, dann wäre sie wahrscheinlich selbst im 8. noch nicht in Altena angegangen. Wir hoffen auch, dass die Polizei endlich mal begreift, sich zurückzuhalten. Danken dir und ihr haltet uns hier und die Hörerinnen und Hörer weiter auf dem Laufenden. Gell? Das machen wir. Dankeschön. Dann, tschüss. Tschüss. Wir haben hier kurze Breaking News gehabt, um zu verdeutlichen, was sich im Vorfeld der Demonstration heute Mittag bereits abgezeichnet hat. Die Polizei ist aggressiv unterwegs und versucht, Anlässe zu schaffen, in denen dann die üblichen Bilder produziert werden von gewalttätigen Chaoten und Ähnlichem. Tatsächlich, wie die genaue Schilderung unseres Korrespondenten hier zeigt, hat die Polizei diesen Anlass geschaffen, hat Schlagstöcke eingesetzt gegen Demonstranten und Pfeffer. Das zeichnete sich im Vorfeld der Demonstration ab mit dem martialischen Aufgebot, welches ganz klar in provokativer Absicht aufgefahren worden war. Fortsetzung der Hamburger Polizeilinie, das lässt für die nächsten Stunden noch einiges befürchten. Vielleicht soweit erstmal. Okay, und wir machen jetzt weiter mit Altona Abroad. Wir sind jetzt in der dritten Stunde und gehen jetzt zu einem kleinen, großen Sprung von, wo waren wir vorher, unten an der Sichelfläche. Jetzt ein großer Sprung zur Viktoria-Kaserne. Wir haben gerade die geschichtliche Entwicklung und Bedeutung der Viktoria-Kaserne gehört. Und zur Einstimmung, da der Vertreter gleich zu hören sein wird vom Frappant e.V. oder der Sprecher vom Frappant e.V., ein Video nur als Ton, aber auch der Ton ist, glaube ich, ganz interessant. Ich versuche es auf jeden Fall mal, das technisch hinzukriegen, einzuspielen von der Viktoria-Kaserne, eine quasi Selbstdarstellung oder Selbstvorstellung des Frappant e.V. Kleinen Moment, ich versuche es gleich. Okay, das klappt nicht. Die Technik ist da irgendwie noch nicht so weit oder wir sind noch nicht so weit. Dann machen wir jetzt weiter mit Daniel, mit dem Interview mit Daniel Behrens. Daniel Behrens hatte ich ja gerade schon angekündigt als Sprecher des Frappant e.V. Wir hatten ihn eingeladen, um über die aktuellen Entwicklungen in der Viktoria-Kaserne zu erfahren, den Gesprächsstand über die Zukunft mit den Behörden und Näheres dann gleich in dem Interview. Ja, wir haben jetzt hier den Daniel zu Gast vom Frappant e.V. Und der Frappant e.V. war ja ursprünglich im Frappant-Gebäude, das mittlerweile nicht mehr steht, weil es für IKEA abgerissen wurde. Und ihr seid dort im Frühjahr 2010 ausgezogen und seid in die Viktoria-Kaserne eingezogen. Das wurde euch angeboten von der Stadt als Ausweichnutzung sozusagen. Dort hattet ihr erstmal nur einen einjährigen Mietvertrag. Der wurde mittlerweile verlängert bis 2012. Und jetzt ist der Stand, soweit ich weiß, ihr habt ein Nutzungskonzept ausgearbeitet, weil ihr gerne dauerhaft in der Kaserne bleiben wollt. Und jetzt geht es darum, dieses Nutzungskonzept irgendwie mit der Stadt zu verhandeln. Und was kannst du denn da jetzt aktuell zum aktuellen Stand sagen? Wie sieht es aus und was habt ihr vor mit dem Frappant e.V.? Genau. Das ist so, dass wir vor kurzem das Konzept für die Nutzung der Viktoria-Kaserne vorgestellt haben. Und vielleicht ganz kurz dazu, das ist so ganz grob, geht es halt darum, dass wir als Verein, sage ich jetzt mal, nicht größer werden, sondern dass wir sind jetzt knapp über 140 Leute und wollen da auch nicht wachsen, wollen aber auch nicht unbedingt von der Stadt oder von sonst wem jemanden Beliebiges sozusagen in die Kaserne dazugesetzt bekommen, sondern wir wollen halt selber mitbestimmen, wer da mit uns die Räume nutzt, so ganz grob gesagt. Genau, das ist jetzt erstmal so weit an der, dass wir es präsentiert haben und jetzt müssen wir da halt abwarten, was von der Stadt jetzt zurückkommt. Also ob das so funktionieren kann und wie da weiter verhandelt wird. Und vielleicht noch kurz dazu, dass jetzt gerade noch ganz akut ist halt auch noch das Problem, das müssen wir jetzt vielleicht noch einschieben, dass wir da in der Kaserne im Moment zu Mieten sind, die wir eigentlich nicht bezahlen können. Also es ist im Moment so, dass jedes Mitglied, ich glaube, 4,50 Euro warm bezahlt und wir aber der Spriag eine höhere Miete bezahlen müssen. So. Und das ging bis jetzt recht gut, weil der Verein Rücklagen hatte, weil wir sehr viele Veranstaltungen gemacht haben, weil es dann in der Zeit, wo wir das Konzept ausgearbeitet haben, auch noch von der Kulturbehörde dann finanziell monatlich unterstützt wurden. So hat sich das dann so einigermaßen getragen. Das ist jetzt alles, die Unterstützung fällt weg, die Ersparnisse sind aufgebraucht und diese Veranstaltungen wurden halt von einigen Leuten aus dem Haus irgendwie mit sehr viel ehrenamtlicher Arbeit dann auch so gestemmt und das nutzt sich auch einfach mit der Zeit ab. Und teilweise leiden dann unsere Nachbarn auch darunter, was wir dann auch nicht unbedingt wollen. Und deswegen fahren wir das auch mehr oder weniger zurück. Und jetzt ist es halt so, dass wir im Endeffekt die Kaserne oder unsere Räume, die wir nutzen, nicht bezahlen können. Mhm. So, Miete erhöhen ist halt sehr schwierig, weil viele im Haus das einfach nicht bezahlen können. Also es ist jetzt schon so, dass 4,50 Euro, ich glaube im alten Frappant, also im Frappant lag die Miete bei 2,50. So einfach mal als Vergleich. Und dann beim Umzug ging es dann halt auf 4,50 und das ist jetzt schon wirklich so die Grenze. So. Und das ist jetzt halt erstmal die Frage, was da passiert, so ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, mit der SPRIAG oder mit wem auch immer sich zu einigen, dass wir da bleiben können zu den Konditionen, die wir unter denen wir da arbeiten können. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal so, dass es noch viel akuter ist, weil wenn es so um die langfristige Nutzung da geht, das wird ja eh dann erst irgendwann nächstes Jahr angegangen und ist erstmal die Frage, ob wir es bis da überhaupt irgendwie bezahlen können. Also du hast gerade was zum Konzept gesagt. Ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, dass es wohl irgendwie das Angebot gab, dass ihr das gesamte Gebäude kaufen können solltet. Ich weiß nicht, geht das bei eurem Konzept jetzt um die Nutzung der Hälfte, die ihr gerade irgendwie bewirtschaftet, oder geht es ums ganze Gebäude? Was ist mit dem Kaufvertrag? Ja, also so dieses Angebot gab es so nicht. Es wäre auch gar nicht für uns gar nicht möglich, das zu kaufen. Also das ist halt irgendwie fernab von dem, also es gab auch nie so ein Angebot, wirklich. In dem Konzept geht es eigentlich darum, dass wir so ein Konstrukt entwickeln, so eine Nutzungsgesellschaft für das gesamte Gebäude, wo der Frappant ein Teil ist. So, und die anderen Partner, die da drin wären, würden das dann mitnutzen. Und das wird dann halt so finanziert, dass wir einen Teil in so einen Nutzungsfonds einbezahlen und von Seiten der Stadt noch einen Teil. Und damit würde dann die Sanierung des Gebäudes bezahlt. Und genau, so ganz grob. Ich habe nur noch so eine Verständnisfrage, weil du das gerade so angesprochen hast, wie das früher war. Also ich selber war ja mit dem Frappant drin, in dem exklusiv selbst dem Gebäude sich nennenden Frappant. Ist der Frappant e.V. ja in die Viktoria-Kaserne verpflanzt worden. Und einmal so, weil du das vorher angesprochen hast, also die Miete damals im Frappant war 3,60 € für einen Quadratmeter. So wie es aussieht, so wie ich das verstanden habe neulich bei einem Gespräch mit einem von eurem Vorstand, ist es so, dass ihr praktisch auch das Problem habt, dass die Flurflächen und so weiter alle mitbezahlt werden müssen. Also praktisch, man hat einen Raum, sagen wir, von 20 Quadratmeter, aber man muss dann irgendwie 7 oder 8 Quadratmeter Flurfläche dazuzählen, sodass die eigentliche Quadratmetermiete irgendwie 6 € ist. Ja, genau. So, also 5,90 glaube ich, wenn man es ausrechnet. Ja. Und die Nebenkosten werden von der Kulturbehörde bezahlt. Es geht über das heißt, glaube ich, Zwischennutzungsfonds. Mhm. Also der wurde damals irgendwie, als wir in die Kaserne verfrachtet wurden, gab es diesen Zwischennutzungsfonds und von dem werden die Nebenkosten bezahlt. Und also ohne diese, eigentlich ist der Quadratmeterpreis, glaube ich, 4,11 €, aber mit Verkehrsflächen, und wenn man das dann abzieht, dann ist man bei 5,90 €. Und noch eine andere Frage, die mich irgendwie erstaunt hat, weil die Situation war ja eigentlich ziemlich hart im Frappant. Es war Winter und vor 2 Jahren weiß man ja, der Winter war sehr hart und es war sehr kalt und es lief dann irgendwie aus verschiedenen unerfindlichen Gründen auf einmal aus der Lüftungsanlage das Wasser aus und so weiter. Also das waren einiges, was da irgendwie so abgegangen ist. So genau müssen wir das jetzt nicht mehr aufarbeiten. Aber was mich jetzt gerade in deinem Statement erstaunt hat, ist, dass du sagst, da wären Rücklagen gebildet worden. Wie sind da Rücklagen gebildet worden? Wahrscheinlich, ich bin erst in der Kaserne dazugekommen. Mhm. Ich war im Frappant nicht im Verein. Und ich denke, Rücklagen kamen durch Veranstaltungen ganz einfach. Also die Recht auf Stadtveranstaltung da unten zum Beispiel? Kann sein, Ausstellungen. Es gab, glaube ich, jedes Wochenende auch eine Vernissage oben in den Räumen. Und dadurch wahrscheinlich einfach. Und dann war es so, es sind ja nicht alle mitgezogen, also ich weiß nicht, ich kann jetzt so eine Zahl nicht sagen, aber ich schätze mal so 40 sind ungefähr nicht mitgezogen. Ja, kamen die denn auch dann in den Genuss der Rücklagen oder wie hat sich das dann für die dargestellt? Das weißt du nicht. Keine Ahnung, also ich, wie gesagt, ich war nicht im Vorstand, bin nicht im Vorstand. Und noch eine dritte Frage, ihr habt doch da, glaube ich, bei euch ist so, die Kreativagentur hat so einen Standort oder wie sagt man dazu, oder habe ich das falsch verstanden? Kreativgesellschaft. Kreativgesellschaft, genau, die hat bei euch einen Standort. Nee. Aber irgendwie, soweit ich das gelesen habe auf eurer Webseite, ist dieses Konzept auch in Zusammenarbeit mit der Kreativgesellschaft entstanden, oder? Ich glaube, das wurde von der Kreativgesellschaft beauftragt. Also es war ja so, es war ja so, dass es auch ein zweites Konzept quasi gab. Also es gab die Steg hat auch eins entwickelt. So, und wir haben dann eins entwickelt und das wurde dann sozusagen von der Kreativgesellschaft beauftragt. Die hat uns damit aber dann völlig in Ruhe gelassen. Also es war dann völlig frei, was wir daraus machen. So. Mhm. Aber sonst sind die bei uns nicht drin oder so. Also es gibt einen Kontakt zu denen natürlich so, über den Vorstand, aber sonst nichts weiter. Ja, so zwischendrin nochmal ein zweiter Versuch, das Frappant-Video einzuspielen. Das Frappant-Video ist vor wenigen Monaten entstanden und, wie ich vorher schon sagte, eine Selbstdarstellung des Frappants. Es war einmal ein leeres Haus in Hamburg-Altona. Nach und nach zog es immer mehr Künstlerinnen und Künstler an diesen Ort. Sie gründeten einen Verein und nannten ihn Frappant, so wie das Gebäude, in dem sie nun ihren Raum zum Schaffen gefunden hatten. Und sie brachten Leben in die Bude. Von nun an luden sie dort Ausstellungen, Konzerten und anderen Kulturveranstaltungen ein. Doch dieses Glück währte nicht lang, denn das Gebäude sollte nicht länger stehen bleiben dürfen. Die Künstler mussten ihre Ateliers verlassen. Doch es ist noch nicht aller Tage Abend. Okay, soweit der Anfang des Frappant-Films und wir machen jetzt weiter mit Daniel Behrens, mit dem Interview mit Daniel Behrens vom Frappant e.V. Um nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin erzählt hast, also so wie ich das jetzt verstanden habe, wollt ihr praktisch, indem die Räume, die ihr jetzt nicht nutzt, an Leute vermietet werden, die in der Lage sind, dafür mehr zu bezahlen, soll der Preis sozusagen erhalten bleiben für die Ateliers oder der günstige Preis bleiben? Oder? Genau, es soll auf jeden Fall, wir wollen auf jeden Fall nicht mehr bezahlen und die anderen, die reinkommen, sollen auch nicht mehr bezahlen. Ach so. Also es gab mal verschiedene Modelle auch und man hat natürlich auch mal überlegt, so ob man irgendwie vielleicht auch also es gab im Endeffekt Überlegungen zu sagen, holt man sich Leute ins Haus, die vielleicht mehr bezahlen können, um das dann zu subventionieren, so ein bisschen so diese günstigen Mieten. Dann gab es mal die Idee, so eine Art Solidarsystem zu machen, zu sagen, die mehr bezahlen, bezahlen vielleicht 6 und die weniger, also mehr bezahlen können, bezahlen 6 €. Also gerade auch die Schreibtischplätze haben, können ja oft auch, für die ist das oft nicht so brenzlig, weil sie einfach nicht so viel Quadratmeter brauchen. So. Mhm. Und diejenigen, die wirklich eher Platz brauchen, also vielleicht irgendwie bildhauerisch arbeiten und irgendwie darauf viel mehr angewiesen sind, könnten dann zum Beispiel nur 3 oder so bezahlen. Also, dass man sowas halt macht, das war auch eine Idee. In einem momentanen Konzept ist es aber einfach so, dass für alle, glaube ich, der Preis gleich ist. Oder? Ach so. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es irgendwie fest ist, sozusagen, wir holen da Leute rein, die uns jetzt subventionieren, sondern es geht schon darum, irgendwie gleichberechtigt irgendwie in dem Haus zu agieren. So. Aber du sagtest ja vorhin, dass der Verein sich nicht vergrößern will, also ihr wollt jetzt nicht noch mehr Mitglieder aufnehmen, das heißt, dass diese neuen Mieter praktisch nicht Mitglieder des Frappant e.V. werden würden. Wie würdet ihr da, oder was stellt ihr euch da vor, wer da einziehen soll und inwieweit habt ihr dann da was drauf als Verein? Oder? Da sind wir irgendwie ziemlich offen, also das ist so, dass wir schon das Gefühl haben, das muss natürlich irgendwie schon so passen, was da ist in dem Haus, aber das muss jetzt auch nicht sein, das sollte sogar nicht so sein, dass jetzt irgendwie noch mehr im Endeffekt Künstler oder Angewandte da irgendwie reinkommen, sondern eher, dass man es schafft, irgendwie so eine Mischung, also dass man vielleicht sagt, so es wäre auch okay, wenn Handwerk oder irgendwie Bildungsorganisationen, soziale Einrichtungen sind, also es völlig offen. Mhm. Und alle haben natürlich dann auch irgendwie, das ist auch nicht so, dass jetzt wir das Haus verwalten oder so, sondern wir sind dann auch nur ein Nutzer des Hauses, genauso wie die anderen und zusammen gäbe es dann sozusagen, zusammen würde man das Haus dann irgendwie verwalten. Mhm. Steht denn jetzt noch was frei? Entschuldige, wenn ich das kurz. Also ist noch jetzt, was leer, ja. Ja, ja, klar. Also das ist, wir benutzen, ich weiß jetzt die ganzen Quadratmeterzahlen nicht genau, aber ich würde jetzt mal sagen, so von der, wir benutzen nicht mal die Hälfte von der Kaserne. Also es ist sehr viel Platz noch. Das ist zum Teil. Sind da noch auch Lagerflächen drin von Theatern und die Uni hat auch noch Räume, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob die überhaupt genutzt werden, aber es gibt auf jeden Fall auch noch andere Nutzer im Moment. Aber es ist sehr viel frei noch. Ich weiß, Sie werden ja kurz vorher schon mal gesprochen, wie ist so mit der Verteilung von, ich sag's jetzt mal so ökonomischen Verwertern oder kreativen ökonomischen Verwertern im Verein steht und wie es so mit, ich sag mal so freien Künstlern geht, die es nicht primär darauf angelegt haben, irgendwie damit Geld zu verdienen, sondern, was weiß ich, eine soziokulturelle Aufgabe, sich als Thema genommen haben und dazu arbeiten wollen. Vielleicht kannst du dazu irgendwie kurz was sagen. Ja, also so Zahlen weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Also wie viel Prozent oder so könnte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht genau sagen. Ich würde jetzt einfach so grob schätzen, dass die Hälfte der Leute, die da sind, frei arbeiten und die andere Hälfte eher so in dem, was man so angewandt nennt. Also eher so Grafikdesigner, Illustratoren, Fotografen, wobei die ja auch nicht unbedingt frei arbeiten können. Es gibt Stadtplaner, Architekten, so. Mhm. Und ich würde sagen, dass es ungefähr 50-50 ist. So. Ja. Gibt es eigentlich im Verein so eine Art Selbstverständnis oder gibt es eine Diskussion darüber, wie man sich selber sieht, was man sein möchte, was man, na gut, ist vielleicht ein bisschen groß, aber was man für eine Rolle spielen möchte? Ja. Also es gibt natürlich auch so ein Selbstverständnis, was wir auch aufgeschrieben haben. Das kann ich dir jetzt natürlich auch nicht genau zitieren, habe ich jetzt nicht schriftlich, aber ist schon so, dass es auch sowas gibt, so, und es sich auch viele auch Gedanken dazu machen, wie man, wo man eigentlich steht und was man für eine Funktion vielleicht auch hat im Stadtteil, aber es ist jetzt nicht so, dass es so einen wirklich ständigen, aktiven Diskurs gibt. So, und es ist nicht so, dass man ständig drüber redet oder wirklich ein intensiver Austausch darüber ist. Und ich glaube auch, dass es nicht allen bewusst ist im Haus. Also es ist halt, wie gesagt, eine sehr große Gruppe. So, wir sind, glaube ich, 100, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? So 140. So. Und auch sehr heterogen einfach. Und da fällt das schon manchmal schwer, auch sich über noch grundlegendere Sachen auseinanderzusetzen, so will ich jetzt mal sagen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Das hat auch mit einem Beitrag, den wir dann bei der nächsten Live-Sendung dann mit reinbringen. Die Geschichte der Viktoria-Kaserne, es gibt so einen kurzen Abriss auf eurer Webseite. Jetzt ist so eine neue Arbeit erschienen von der Gruppe, wie heißt sie nochmal, Judith? Das ist von Frank Omland und es gibt, glaube ich, auf dem Gelände eine Ausstellung. Musst du, glaube ich, nochmal wiederholen. Ja. Das ist dieses Beiheft über das Polizeipräsidium Altona zur Geschichte eines Gebäudekomplexes und der Polizei in Altona. Ne, das kennst du sicher. Da hängen jetzt immer noch die Tafeln, ja. Und ich glaube, die dürfen auch noch hängen bleiben. Genau, die hängen zum Teil und, noch da. Hat da eine sehr interessante Schrift herausgegeben und ich habe mich jetzt, ich wollte eigentlich einen Abriss über die Geschichte der Kaserne heute dazu liefern, dadurch, dass das jetzt aber noch ein bisschen Zeit ist. Gut, das war also die Vorproduktion, deshalb schon die Ankündigung von Judith Hamann, sie hat ja den Bericht vorher gerade oder die Geschichte der Viktoria-Kaserne gerade dargestellt. Wir gehen jetzt gleich mal wieder weiter in ein bisschen Musik rein und dann hören wir den Rest des Interviews. I think you're hard when you're gonna sleep. Ja, das war schon der nächste Track, den wir gerade gehört haben. Warum höre ich mich jetzt selber nicht? Ich bin im falschen, in der falschen Buchse drin. Okay, das war also der nächste Track schon von der CD, die wir gerade gehört haben, deren Namen ich auch noch gleich rausfinde. Und genau, ich habe ihn vor mir, Wild Shift von, und der Track war We Are Desperate. Jetzt hatten wir noch Adult Books gehört. Wir müssen leider die Sendung ein bisschen kürzen, weil wir haben noch einige Beiträge, die wir unterbringen möchten. Bis 17 Uhr ist die Sendung ja geschaltet bei FSK. Es kann sein, dass wir ein bisschen länger warten. Deshalb Entschuldigung an Daniel, dass wir das Interview jetzt ein bisschen abkürzen mussten. Es geht jetzt gleich weiter mit Kebab, mit dem Kulturenergiebunker Altona Projekt. Das ist ein Projekt, das entstanden ist in Zusammenarbeit von einer größeren Gruppe und zwei davon hatten wir im Studio. Das ist einmal Heike Breitenfeld, sie ist bildende Künstlerin, und Julian Stolte, er ist Kommunikationsdesigner, soweit ich weiß. Und beide haben zusammen gearbeitet an einem Projekt, das sie dann gleich in den nächsten Minuten vorstellen werden. Okay, soweit erstmal. Wir sind also am Ende der Schomburgstraße und da ist der Übergang in den Park, ich glaube Möllerpark, Walter Möllerpark heißt der. Und links liegt ein Bunker, der eigentlich noch einen ganz guten Eindruck macht. Und da haben wir jetzt Gäste im Studio, das ist Heike Breitenfeld und Julian Stolte, die sich mit einem Projekt beschäftigen, wo dieser Bunker einer neuen Bestimmung zugeführt werden soll. Könnt ihr vielleicht kurz beschreiben, was ihr vorhabt? Ja, dann fange ich mal an. Das Projekt hat den Titel Kebab. Wir stehen nicht für eine neue Dönerbude hier in Hamburg, wie das vielleicht zuerst vermuten lässt, sondern das sind einfach die Anfangsbuchstaben von Kultur, Energie, Bunker, Altona Projekt. Ein sehr langes Wortungetüm, das schon auch darauf hinweist, was wir uns alles vorgenommen haben. Und zwar möchten wir eben Kultur- und Energienutzung in diesen Bunker reinbekommen, der im Moment noch aus der Zivilschutzverordnung demnächst rausfällt und dann eben frei wird für andere Formen der Nutzung. Es geht also bei uns um eine dann kreative Leerstandsnutzung. Wir müssen uns vorstellen, der Bunker hat in etwa 10.000 Kubikmeter Leerstand, die dann dadurch erzeugt werden. Und darin kann man ja allerhand schöne Sachen machen. Ja, vielleicht erklärst du nochmal kurz, wie die Ursprungsidee war. Was da für eine Art an Kraftwerk rein soll, was ihr euch an Kultur vorgestellt habt. Mhm. Gut, zum Kraftwerk kann ich was sagen. Also es soll auf jeden Fall, ganz wichtig ist, ein Heizkraftwerk reinkommen. Also weil bei der heutigen Diskussion um Stromwechsel und so weiter wird oft vergessen, dass 50% des privaten Energieverbrauchs auf die Raumheizung geht und nur 10% auf Strom. So, und der Rest geht dann auf Autofahren und Warmwasser. Ja, also wir reden hier von 50% des privaten Energieverbrauchs in dem Kuchen. Der wird auch vernachlässigt und deswegen möchten wir ganz bewusst dort eben nicht unbedingt ein Stromkraftwerk reinbauen, sondern eben ein Heizkraftwerk, was dann anders dort auch dran vorbeilaufende Fernwärmenetz hier in Hamburg durchgeleitet werden soll und dann den Endkunden, wir sprechen etwa von 3000 Haushalten, die wir damit beheizen wollen, also könnte das um die 10.000 Menschen mit Wärme eben versorgen. Und genau, und das Kraftwerk soll mit Holzhackschnitzeln, also Biomasse, dezentrale Energieversorgung auf nachwachsenden Rohstoffen, die wir hier in Hamburg direkt aus Parks und Gärten zusammentragen wollen, erzeugt werden. Und zur Kultur? Vorweg möchte ich natürlich noch sagen, das Stichwort fiel schon. Wir sind ein Verein, zurzeit noch mit der gerade nötigen Zahl von 7 Leuten. Aber wir wollen größer werden. Und wir kommen, zum Teil kommen die Leute natürlich aus der Initiative Moorburgtrasse stoppen. Also das ist schon ganz wichtig als Hintergrund, um halt zu erklären, dass wir uns also schon ein bisschen auch mit dem Energiethema und dem Thema Wärmeversorgung vor allem beschäftigt haben. Wir sind auch vernetzt, selbstverständlich in Hamburg unser Netz. Das heißt, wir haben also auch ein akutes Interesse daran, etwas zu ändern an der derzeitigen, an dem derzeitigen Energiemonopol. Und in diesem Kontext ist Kebab auch anzusiedeln. Das heißt, es geht aus diesem Widerstand heraus auch darum, definitiv ein Modellprojekt zu initiieren, was ein bisschen eine Vorreiterrolle haben könnte für eine Dezentralisierung, die wir auch definitiv einfordern. Und dann muss man noch sagen, dass eben es auch zu dem Konzept gehört, dass dieser Bunker uns einerseits als Bunker, also baulich dafür geeignet erscheint, andererseits halt, wie Julian schon erwähnte, definitiv auch am Fernwärmenetz liegt. Mhm. Nur es gibt halt keine, im Gegensatz zum Strom, gibt es kein Einspeisegesetz. Das heißt, es ist etwas, was man auch durchsetzen muss. Okay, das war Death Chants von Breakdowns und Military Waltzes. Und das war die Nummer? Egal. Wir suchen das gleich nochmal nach. Es geht gleich weiter mit dem Interview mit Kebab, dem Projekt um den Bunker in der Schumburgstraße. Um überhaupt dort einspeisen zu können. So. Das ist jetzt zum Energieteil. Soll ich noch weitermachen? Ja. Ich habe noch eine kurze Frage, weil du es gerade so gesagt hast. Also liegt das schon an einer jetzigen Fernwärmetrasse oder an einer zukünftigen Fernwärmetrasse? An einer jetzigen. Also so, da liegt direkt am, leider sind wir ja hier nur mit Ton unterwegs, sonst haben wir dazu ein wunderschönes Bild, wo man sehen kann, wie im Winter der Schnee direkt über der Fernwärmeleitung schmilzt, die wirklich exakt am Bunker entlang geht. Genau, ja, und also zu dem kulturellen Teil frage ich, weil also ich kenne euer Konzept zum Überblick. ungefähr. Und also mich hatte halt schon diese Mischnutzung gewundert. Also so das eine ist klar, dass man sich um den energiepolitischen Teil kümmert und auch dezentrale Kraftwerke bauen. Dazu später vielleicht auch noch eine Frage, wie man das mit 7 Leuten eigentlich wuppt, auch finanziell. Das war vielleicht später. Was ihr mit der Mischnutzung eigentlich bezweckt? Oder ob einfach so viel Platz da ist, dass man den prima damit benutzen kann? Oder? Also zum einen, dieser Bunker ist ein Hochbunker und ist ein sogenannter Zwillingsbunker. Das heißt, irgendwie, der hat halt wirklich zwei Hälften, die durch eine dicke Mauer getrennt sind. Und das macht ihn jetzt auch architektonisch für diese Art von Mischnutzung, prädestiniert ihn dafür. Und wir möchten gerne diesen anderen Teil einer kulturellen, sozialkulturellen Nutzung, sage ich mal, zufügen, weil uns das natürlich einfach am Herzen liegt, also weil uns das interessiert, weil wir selber aus diesen Zusammenhängen kommen und weil wir nicht nur ein Kraftwerk betreiben wollen, sondern wir wollen ein energetisches Zentrum, wenn du so willst, was sich also speist nicht nur irgendwie durch die reine Wärmeenergie, die da erzeugt wird, sondern auch durch menschliche kreative Energie. Dazu noch von mir, wenn man das noch etwas utopischer einordnen möchte, das Projekt, bin ich ja ein großer Freund von. Wenn wir uns betrachten, die Krisen der heutigen menschlichen Zivilisation, davon ist gerade eine Krise zum Beispiel die Energiekrise, sodass die Energie immer teurer wird und wir immer mehr Probleme haben, das Geld überhaupt dafür zu verdienen. Und auf der anderen Seite die Krise der Kultur, da fehlen die Gelder nämlich, da wird immer mehr zusammengestrichen, zusammengekürzt. So, und wir treten hier auch an mit dem Fernziel oder die ferne Utopie, dass man Gelder, die wir im Moment sowieso bezahlen müssen für unsere Energieversorgung, durch eine Eigenorganisation und Eigenproduktion von Energie eben nicht mehr als Gewinne und Überschüsse den Großkonzernen zur Verfügung stellt und die damit reich macht, sondern dass man die genossenschaftlich organisierte Energieproduktion, da kann man diese Überschüsse und Gewinne dann natürlich, weil eine Genossenschaft keine Gewinne erwirtschaften muss, der Kultur oder anderen Zwecken zugutekommen lassen, so wie die Genossenschaft das entscheidet, so dass man mal aus diesem Dilemma rauskommt. Also das ist ganz wichtig, dass man Probleme und Krisen heutzutage in Zusammenhängen denkt und nicht jede Krise einzeln für sich begreift. Okay, wir müssen doch den Beitrag von Keber ein bisschen abkürzen, das Interview mit Keber. Jetzt kurze Zwischenmusik und zwar von dem Tumororchester. Die aktuelle CD, der dritte Track, vielleicht verrät uns Rahel Burwart gleich nochmal, wie der heißt. Oder gibt's einen Titel? Bilirubin. Okay, Bilirubin. Thank you. Nach dem Tumororchester ein kleiner Beitrag noch zu einem Bunkerprojekt. Ein Bunkerprojekt, was auch zu tun hat mit der Victoria-Kaserne. Insofern schließen sich da zwei Sachen zusammen, die vielleicht zusammengehören. Auf jeden Fall wurden sie zusammengebracht. Und zusammengebracht wurden sie von Space Department. Ein Teil von Space Department ist nämlich aktiv in der Bunker Super Suite. Das ist jetzt kein Witz, das heißt wirklich so, Bunker Super Suite. Die Bunker Super Suite ist ein Projekt, wo ja Space Department einige Partner hat. Ich habe mal versucht, in so einer Art Schaubild, was mir jetzt, oder einer Grafik, was mir vorliegt, die Zusammenhänge hier visuell darstellbar zu machen, weil es ist relativ kompliziert und das versuche ich jetzt auch sprachlich rüberzubringen. Also, die Bunker Super Suite hat zu tun mit dem JAS-Werk der GmbH, die wiederum zu tun hat mit dem IBA Energiebunker in Wilhelmsburg. Und das hat wieder zu tun mit einem Workshop, der schon war am 10.09.2011. Wir machen Stadt, ein Jugendumweltgipfel. Wer es nicht weiß, also Hamburg ist ja gerade die Umwelthauptstadt Europas und da muss natürlich die Jugend in einem Jugendumweltgipfel workshopmäßig betreut werden und das ist eben hat stattgefunden durch das JAS-Werk. Das JAS-Werk ist eine überregionale Organisation, die schon große Pläne hat. 2020 findet nämlich die IBA in Basel statt und dafür ist auch das JASEV, der JASEV natürlich gemeinnützig und überregional. Jugendarchitekturstadt heißt es übrigens JAS. Und dann sind sie sogar international tätig, also sie haben auch ein Projekt in Ramallah in Palästina und haben zu tun mit dem KAP, Forum für Architektur, Technologie und Design. Das ist also die eine Richtung, jetzt sagen wir mal in die internationale. Bisschen konkreter ist die Bunker Super Suite auch noch verbändelt mit dem, natürlich mit dem Bezirksamt Altona. Und dann gibt's noch einen größeren Partner, das ist das XBOST. Ja, was verbirgt sich dahinter? Das ist der experimentelle Wohnungs- und Städtebau. Das ist ein Programm des Bundesministeriums Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, das sich eben sehr, ja, schon im genaueren Gedanken drüber macht, über die Leerstandsrisiken, die bestehen in den Städten Deutschlands. Die sind ja in Ostdeutschland um einiges höher aktuell. Wer es nicht glaubt, kann sich da mal irgendwie einen Besuch machen in ostdeutschen Kleinstädten. Da ist auf jeden Fall ein großes Risiko und der Leerstand ist auch schon da. Soweit also der kurze Beitrag zu Bunker Super Suite. Man kann das auch im Internet angucken. Da glaube ich www.bunker-super-suite oder auch zusammen über Space Department ist es auf jeden Fall zu finden. Space Department ist ein Projekt, was in der Victoria-Kaserne aktiv ist. Es sind acht, wie haben die sich nochmal genannt? Ich muss nochmal gleich gucken. Auf jeden Fall acht Aktive bei Space Department, die unterwegs sind, unter anderem eben auch das Urban Shit rausbringen. Urban Shit ist ein Internetmagazin, das mir schon mal ein bisschen aufgefallen ist. Also aufgefallen dadurch, dass es so, ich habe mir einfach so durchgeguckt, was gibt es denn für verschiedene Äußerungen zum Frappant, zu der Entwicklung, die das Frappant-Gebäude jetzt zu der jetzigen nicht mehr bestehenden Form gemacht hat. Und da stieß ich auf die Seite von Urban Shit und ich lese mal kurz vor. Sie haben so eine eigene Sicht der Dinge, die ich jetzt kurz zitieren möchte. Im Gängeviertel haben Künstler durch die Besetzung des Viertels den Rückkauf der Immobilien durch die Stadt erreicht. In Altona stellt sich der globale Möbelkonzern IKEA hinter die Hausbesetzer des Frappant, den Ort, den das Unternehmen als Standort für ihr weltweit erstes innerstädtisches IKEA-Haus auserkoren hat. Bindestrich. Ein Teil der etablierten Hamburger Musik- und Kreativszene wendet sich medienwirksam mit der Aktion Not in Our Name gegen die Marke Hamburg. Punkt, Bindestrich. Die alternative Marke Recht auf Stadt wird geboren. Ja, soweit also ein Zitat und die meiner Meinung nach schon sehr spezielle. Ich denke, das wäre mal eine interessante Diskussion mit den Vertretern von Recht auf Stadt, ob sie sich jetzt als alternative Marke und als Teil der etablierten Hamburger Musik- und Kreativszene nur verstehen. Die Diskussion gönne ich also den beiden. Das ist also das Space Department aus dem Victoria-Kaserne und die Recht auf Stadt-Marke, wie sie jetzt gerade genannt werden. Okay, wir machen jetzt weiter mit Musik. Was liegt als nächstes auf? Wir hören jetzt die MC5. We gotta keep moving. Politicians Ja, nach MC5. Wie war der Titel nochmal? We gotta keep moving. Genau. Das soll uns eine Aufforderung sein. Und wir bewegen uns weiter zur großen Bergstraße, zur IKEA-Baustelle, muss man nur mittlerweile schon sagen. Also von dem Frappant ist nichts mehr übrig. Wenn sich der Demonstrationszug dorthin begibt, dann vielleicht im schlimmsten Fall fällt der Polizei ein Gruppenbild am Boden des ehemaligen Frappant-Gebäudes von den Demonstranten zu machen. Vielleicht gehen die rein. Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall sehr viele Flächen, die da jetzt ausgehoben wurden für das zukünftige IKEA, für die zukünftige IKEA-Filiale. Ich weiß nicht, wie viel Meter das da runter geht, 10 Meter. Und ein Problem in letzter Zeit war nochmal die Bodenplatte zu durchtrennen. Die Bodenplatte, die das Frappant verbunden hat mit dem Forumgebäude. Das Forumgebäude ist ja renoviert worden, restauriert worden und verschönert worden. Heißt jetzt auch Neues Forum Altona. Und da gab es in der Erde steckende Verbindungsfläche, die eigentlich, hieß es früher, immer eine auch stabilisierende Funktion hat. Das heißt, die beiden Gebäude waren verbunden, damit sich das Forum nicht in die eine Richtung bewegt, die jetzt vielleicht einschlägt. Aber das werden die Techniker schon herausgefunden haben, die Techniker, die damit beschäftigt sind. Aktuell ist es so, dass der Bauantrag von IKEA bei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt liegt und dort verhandelt wird. Sonst erfährt man eigentlich ziemlich wenig, was jetzt gerade so vor sich geht. Die einzige Möglichkeit ist eigentlich, sich bei Altona Info, und das ist so ein Blog, der in Altona über aktuelle und konkrete Sachen berichtet, da kann man sich einklicken und dann kommt man auf die Seite eines Herrn Möbius. Herr Möbius ist der Vertreter von IKEA in Altona und der beschreibt immer gerade, was jetzt gerade so Sache ist auf der Baustelle und hat dann auch oft einen sehr freundlich erklärenden Ton, wie man das von IKEA erwartet. Ich zitiere jetzt mal, was gerade das Aktuelle ist. Der Bauantrag für das IKEA-Einrichtungshaus besteht aus vielen unterschiedlichen Teilen. Was alles dazugehört, steht in einem Inhaltsverzeichnis. Okay. Weiter. Hier sind Dinge aufgeführt wie die Beschreibung der Haustechnik, der gastronomischen Betriebe oder Grundrisse, um hier nur einige zu nennen. Insgesamt umfasst allein dieses Inhaltsverzeichnis 3 volle Seiten. Punkt. Weiter geht's. Die Bauaufsichtsbehörde hat bei einem Baugenehmigungsverfahren nach Eingang der vollständigen Bauantragsunterlagen 3 Monate Zeit zu prüfen. Bei einem Bauvorhaben wie dem IKEA-Einrichtungshaus Altona kann die Zeitspanne bedingt durch die Vielzahl der erforderlichen Unterlagen eventuell auch verlängert werden. Okay, also ich denke, das ist schon ziemlich deutlich erklärt und also das Gegenüber, das Herr Möbius da anspricht, dem scheint da nicht sehr viel zuzutrauen. Also es wird auf jeden Fall so erklärt, dass das, glaube ich, jedem verständlich ist. Was ich ein bisschen seltsam finde, dass diese ganzen Fragen, die eigentlich im Vorfeld diskutiert wurden, also wie sieht es zum Beispiel mit dem Verkehrsaufkommen aus? Wie sieht es mit den nächtlichen Ruhezeiten für die Anwohner aus? Wie weit darf das Restaurant in die große Bergstraße hineinragen und so weiter? Diese ganzen Fragen, die sind also offensichtlich nicht mehr Thema des Ganzen. Aber gut, eine gewisse Siegesgewissheit der IKEA-Firma kann man natürlich auch in so einer Art und Weise ausdrücken. Neulich bei einem Spaziergang fiel uns ein kleines Schild auf, ein kleines Schild am Gebäude der Großen Bergstraße 219. Und da steht unter dem Titel IKEA-Bauleitung steht der Name der Firma, die also zuständig ist für den Neubau der Filiale. Ich denke auch für den Abriss. Wie sich gleich zeigen wird, haben Sie da auch schon dezidierte Erfahrungen. Die Firma heißt also die Firma heißt Inros Lackner und ich finde es immer sehr interessant, einfach bei so einer Firma auch zu gucken, was steht denn da in deren Firmengeschichte. Und da finden wir dann auf der Webseite der Inros Lackner AG. 1936 beginnt die firmeneigene Geschichte der Inros Lackner. Die AG entstand durch die Fusion traditionsreicher Ingenieurunternehmen. Zum einen die Professor Dr. Lackner und Partner GmbH 1936 und die Inros Planungsgesellschaft MBH 1950. Im Jubiläumsbuch zu 75 Jahre Inros Lackner, das ist gerade dieses Jahr erschienen, kann man nachrechnen, wird kurz der U-Boot-Bunker Valentin erwähnt. Gut, was hat es mit dem U-Boot-Bunker Valentin oder Valentin, sollte man vielleicht sagen, nach Valentin, was hat es mit dem auf sich? Der U-Boot-Bunker Valentin, der damals zu den größten Bunkeranlagen Europas zählte, wurde unter Einsatz von Zwangsarbeitern errichtet. Tausende kamen dabei ums Leben. Und wenig später steht es in der firmeneigenen Geschichte der Inros Lackner AG, die geleisteten Ausgleichszahlungen können nur ein Baustein zur Wiedergutmachung sein, der angesichts des Leids Grenzen gesetzt sind. Ja, nun wissen wir nicht, welche Zahlungen da jetzt gemeint sind. Es gab ja so eine gewisse Zahlung damals nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das, also da gibt's auf jeden Fall keine Auskunft darüber, ob sie sich beteiligt haben an dem Ausgleichsfonds für die Zwangsarbeiter. Das wird nicht weiter dargestellt. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Auskunft haben möchte über den Bunker Valentin, weil vorher die Aussage, ja, das ist ein großer Bunker gewesen, dann gibt es die Möglichkeit, bei Wikipedia wie immer nachzugucken, und dann stellt man fest, ja, dieser Bunker Valentin war einer der größten freistehenden Bunker in Deutschland mit einer Grundfläche von 35.375 Quadratmeter. Er wurde gebaut von der Organisation TOD, also die heißt wirklich so T-O-D-T, geplant und beaufsichtigt. Die Organisation TOD ist bekannt für ihre Zwangsarbeitermaßnahmen und Einsätze und für das Beistehen der KZ-Verwaltung und für verschiedene schreckliche Taten, die sie während der Nazizeit vollbracht haben. Also davon, von dieser Organisation TOD wurde der Bau geplant und beaufsichtigt. Die Bauleitung wurde seit dem Baubeginn im Jahr 1943 von der Arbeitsgemeinschaft Agatz und Bock wahrgenommen. Die Bauleitung vor Ort oblag Erich Lackner und der Deschimag AG Weser. Für den Bau wurden 10.000 bis 12.000 Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten und dem KZ Neuengamme herbeigeschafft. Sie mussten in 10-Stunden-Schichten den Bunker errichten. Vermutlich sind 2.000 bis 6.000 Menschen bei Bauarbeiten ums Leben gekommen. Genauere Zahlen sind jedoch schwer zu erfassen. Es sind eben nur 1.700 Tote registriert, weil die Namen der polnischen und russischen Toten nicht berücksichtigt wurden. Viele Zwangsarbeiter sind an Unterernährung gestorben oder hingerichtet worden. Soweit also die Informationen. Erstmal bei dem Wikipedia-Artikel. Genauere Informationen gibt's auf der Webseite des Vereins Denkort Bunker Valentin. Am einfachsten ist, glaube ich, die Links zu erreichen über die Webseite Kein IKEA in Altona zusammengeschrieben.wordpress.com. Da sind die ganzen Links drauf über die Geschichte des Bunker Valentin. Soweit also ein kleiner Blick auf die Bauleitung, die aktuell, natürlich sind es andere Menschen, die das jetzt machen, aber die Geschichte ist auf jeden Fall interessant und eine gewisse Kontinuität ist vielleicht auch erkennbar. Also es ging ja damals um einen Bunker und jetzt wird in gewissem Sinn auch ein Bunker gebaut, der zwar jetzt mehr dem Konsum gewidmet ist als dem Abwehr von Fliegerangriffen. Naja, okay. Wir gucken nochmal in das Jubiläumsbuch der Lackner AG und da geht es dann am Schluss weiter mit einem Ausblick auf die Zukunft. Den wollte ich den Hörerinnen nicht vorbehalten. Zitat: Das Bauen für Mensch und Natur hat sich zu einem der komplexesten und wirtschaftlich anspruchsvollsten Bereiche des Ingenieurwesens entwickelt. Diesen Prozess begleiten wir seit 75 Jahren. Wir blicken mit Stolz zurück auf eine Geschichte, die einerseits eng verbunden ist mit Kontinuität und Tradition, andererseits mit Wandel und dem stetigen Blick nach vorn. greifen wir also den Vorschlag auf, den Wandel und Blick nach vorne. Und wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang auch, dass es schöner werden soll. Also schöner, klar, das war ja die Grundidee bei der Vergabe der Fläche an IKEA, dass es schöner wird, also schöner. Die große Bergstraße wird schöner und die Wohnungen drumherum werden auch schöner, weil die Möbel ja auch von IKEA sind und dann wird alles noch schöner. Schöner geworden ist auch das vorhin erwähnte Gesundheitsamt. Der eine oder andere kennt vielleicht diesen ehemaligen Bau, der jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr zu sehen ist, also seit 1,5 Jahren. Das Gesundheitsamt ist jetzt ersetzt worden durch das Jessen-Quartier. Örtlich ist das zu finden im Kreuzungsbereich zwischen Jessenstraße, Mörkenstraße und der kleinen Funkstraße neben der Feuerwehr. Dort sind nun inzwischen 162 2- bis 4- Zimmerwohnungen entstanden. Und weil sie so schön sind, gibt es auch einen schönen Namen dafür, nämlich Lebensfreude mitten in Altona. Also wenn man jetzt die Webadresse eingibt, www.lebensfreude-altona.de, bekommt man die Möglichkeit, sich an der Neuvermietung der 2 bis 4 Zimmerwohnungen zu beteiligen. Nur so als kleine Wegmarke, die 2-Zimmer-Wohnung mit 69 Quadratmeter kostet 896,55 €. Und wird vermietet, zack, da springt die URL, also die Webadresse, über zu Prelios. Und Prelios ist nun wieder Pirelli RE, also eine große Firma. Ja, Firma ist ja schon sehr euphemistisch formuliert, also auf jeden Fall ein Riesenkonzern, dem, glaube ich, auch mal das Mercado gehört hat. Und ich weiß nicht, was ihm noch alles gehört. Ja. Wer eingeweihte Autofahrer wissen, dass es Pirelli vor allem um die Schönheit zu tun hat. Und ja, soweit als jetzt der Blick auf die Umbauten, die in der Nähe des IKEA, der kommenden IKEA-Filiale stattfinden. Wir sind jetzt gerade ein bisschen in den Süden gegangen, jetzt gehen wir nochmal in den Westen und da ist ja ein Zugang, der zukünftige Zugang für IKEA, eben dieser Tunnel unter der Max-Brauer-Straße. Da hat es jetzt auch eine neue Entwicklung gegeben. Erst vor kurzem ist bekannt gegeben worden, dass der Wettbewerb für die Umgestaltung des Fußgängertunnels unter der Max-Brauer-Allee entschieden ist. Also geht man jetzt aktuell vom Altonaer Bahnhof in die Große Bergstraße, beziehungsweise der Teil heißt Neue Große Bergstraße, dann sieht man da verschiedene kleine Stände und einiges an Leben, was da stattfindet. Das soll sich verändern, nämlich da ein Entwurf des Büros Arbos Landschaftsarchitekten ausgewählt wurde, den Tunnel umzugestalten. Der Siegerentwurf sieht nun vor, an der Südwand eine Metallfassade mit von hinten beleuchteten Motiven zu errichten. Hier soll es auch wieder Platz für kleine Geschäfte geben, allerdings nicht in Form von Kiosken wie bisher, sondern als fest an die Fassade angebaute Verkaufsstände. Das Ganze hat noch ein bisschen Zeit, also der Umbau soll laut Bezirksamt Ende des kommenden Jahres begonnen werden und im Juni 2013, so der Plan, soll die Anlage fertig sein. Ja, Juni 2013, das ist ungefähr auch so die Zielmarke für IKEA, wann die fertig sein sollen. Und es wäre ja wahrscheinlich gar nicht mal eine Unterstellung, das anzunehmen ist, dass die hinten beleuchteten Motive dann ja vielleicht auch von IKEA sind. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das rausfinden können. Was wir auf jeden Fall schon wissen, und damit soll die Sendung heute auch zu Ende gehen, ist, dass auch vor einem Jahr schon eine Aktivität in Hamburg stattgefunden hat, die mit IKEA zu tun hat, nämlich der Umbau eines Studios, eines bekannten Studios. Aber dazu ist, glaube ich, am einfachsten den letzten Track von unserer heutigen Sendung. Wir werden vielleicht noch ein bisschen weitermachen mit Musik anschließend. Vielleicht gibt es noch aktuelle Berichte von der Demo, aber jetzt den Beitrag, ja, den IKEA zusammengestellt hat mit Jan Delay, und damit verabschieden wir uns. Die heutige Sendung haben zusammengestellt Bettina Göbel, Lena Kaiser, Judith Hamann, Rahel Puffert, John Hagen, Dörte Schmidt-Reichert und Johannes Kohl. Und als Studiogäste hatten wir Thomas Leske von Altopia, Robert Jarowoll von der Fraktion der Linken in Altona, Dorothee Duffy von Anna Elbe, Daniel Behrens von Frappant e.V., Heike Breitenfeld und Julian Stolte von Kebab. Die Musik zusammengestellt hat Michel Chevalier. Und jetzt der letzte Beitrag, das war jetzt nicht von Michel Chevalier rausgesucht, sondern einfach der Aktualität halber, ja, ein Beitrag aus Hamburg und von IKEA zum Umbau einer Küche. Tschüss und viel Vergnügen beim weiteren Hören des FSK. IKEA-Einrichtungsexpertin Birgit hat heute einen Spezialauftrag in einem Tonstudio. Hallo? Hier produziert auch Musiker Jan Delay seine Platten. Wow, ganz schön viel Gold hier. In der Küche vom Studiobesitzer Herbert ist der Lack allerdings ab. Hallo, hi, ich bin Birgit. Hallo. Ich bin hier, um eure Küche zu verschönern. Oh, wunderbar. Voran. Der gute Geist des Hauses ist eigentlich Herbert und das ist der, der immer kocht. Diese Küche hier, von der ich gerade spreche, hat sich seit 20 Jahren nicht verändert. Also meine Aufgabe als Innenarchitektin für das Projekt Boogie Down Kitchen ist es, erstmal den Raum zu analysieren, mit den Menschen, die dort leben und Musik machen, zu sprechen. Ja, und dann wird umgebaut. Na dann, los geht's. Es gibt einiges zu tun. Herbert hat die Küche damals selbst gebaut und neben Jan Delay auch schon viele, viele Stars bekocht. Tja, in der Küche steckt Geschichte. Es ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und dann so sich austauschen. Und deshalb ist es natürlich auch umso schöner, wenn diese Küche dann schön aussieht. Eben. Und wir machen das klar. Na, wie sieht's aus, Birgit? Läuft alles nach Plan?